Was ist Ihr Knecht? Eure Schafsfell. Ist das Luderzeug doch weißer wie Kreide und stinkt aber schlimmer wie Dreck. Pfui und tausendmal pfui. Dass Sie stinken, das ist natürlich und kommt von der Beiz und der Gerbung. Meister, ich hab's. Was hast du? Wie ich Herr werden kann über euren Gestank. Heißt es doch alleweil, ein bös Ding kann nur durch ein ander bös Ding vertrieben werden. Was unterfängst du dich, Mensch? Ich vertreib Gestank mit Gestank. Weil ich denk, der Gestank aus einem Menschenleib ist dem Menschen gesünder, denn der Gestank vom Schafsfell. Gesund oder nicht, wenn du Fürther furzen willst, so geh in den Hof. Da kannst du furzen, so viel du Begier hast. Das wäre nicht recht getan gegen den Furz. Denn der Furz liebt die Wärme. Schickt ihn aus eurem Leib in die Kälte und gleich kriecht er euch zurück in die Nas, wo er's warm hat. Item, es ist gerechter, wieder den Furz ihn in einer warmen Stube zu lassen, denn in der Kälte. Meister, bleibt bei euch. Nicht aus Widersetzigkeit hab ich den andern Stinker in die Stuben gelassen. Es war mein Erbarmen mit dem ersten. Pfui, es ist eine Gottesstraf, dich am Halse zu haben. Und du, läster Maul, redest gar vom Erbarmen. Sollt ich's nicht? Ist ja doch mit dem Furz wie mit jeglichem Ding. Allein grault sich's Elend in dieser Welt, ergo sei's des guten Christenmenschen fürnehme Sendung und Pflicht, niemand und keins alleine zu lassen, sondern, wo er's kann, jedweder Sach ihren Bruder zu geben. Oder auch zwei. Pestluft, das! Erstlich lässt du mir neue Luft in die Stub. Drauf aber heizt du sie mir wieder warm, dass ich im Hemd Pelz nähen kann. Ich muss auf den Hof, oder es wirkt mich hier elends ab. Meister, ich will alles tun, was euer Befehl und euer Verlangen ist, aber sagt mir, welcherlei Holz nehm ich nachher zum Heizen. Pfui, wenn du in meinem Haus nirgends Brennholz gesehen hast, also meinethalb nimm Tische, Bänk und Stühl. Das heiß ich ein verständig Wort. Tische, Bänke und Stühl. Trockenholz gibt gut Feuer. Und wir wollen ja alsbald im Hemd Schafspelze nähen. Ein übel Stücktisch, das so leicht entzwei geht. Und also hat der Meister gewusst, warum er mich just geheißen, dieses nicht ansehnlich Zeugs zu Brennholz zu brechen. Ich will dem Meister Rat geben, dass er dem Tischler für sein neues Gemöbel ein edler Klafter Holz abverlangt. Dieses ist Weichholz. Lärche soll's mindestens sein, wenn nicht gar Eiche. Das aber sehe ich ist Tanne. Geiz und Unverstand, das. Wer heutzutage baut noch Tisch und Sitzbänk aus Tanne? Das. Hölle und Himmel, welch unsaubere Lichter wütet in meinem Haus. Mensch, was hast du getan? Was ihr mich geheißen. Ich hab Feuerholz gesucht und gefunden in euren wurmfraßigen Stühlen, in Tisch und Bänken. Geh aus dieser Stadt in die Wintershütte, in den Rachen von gierigen Wölfen, oder... Meister, wohin ich geh, das lasst nicht eure Sorg bleiben. Aber dass ich geh, das war vor dem Brennholzmachen mein Vorhab und Wille, weil... bei euch riecht's mir zu sauer. Ja. Hier aber sehe ich wenig Witz und Verstand. Wo es doch hieß, eine Wintersnot zu überstehen konnte da der Narr sich die Schalkheit nicht einmal verkneifen. Was sagt ihr zu solchem Einwand, Gevatter? Verkneifen? Befehlt einer Imme, sie mög sich das Honigsammeln verkneifen und ihr könnt von Glück sagen, wenn sie euch nicht sticht. Eulenspiegel war öfters in tieferen Nöten, wie in jener Wintersnot zu Aschersleben, aber sich seine Schalkheit verkneifen? Nimmer. Sind meine Augen nicht trübe und schwach, dann sehen sie den Eulenspiegel. Deine Augen sind dir zu besten Diensten, lieber Mann. Sie sehen wahrhaftig den Eulenspiegel. Narr, denkst du nicht daran, welche Gefahr du nicht achtest? Hat doch der Herzog gelobt, dass er dich, wo er dich je auf seinem Lande wieder trifft, am nächstbesten Baum hängen lässt. Ja. Da müsst aber erst dein nächstbest Baum da sein und der Henkersknecht, der mich hängt. Wenn ich dir aber sag, dass ich den Herzog mit seinen Jagdherren und vielem Gesind keine drei Steinwurf von hier gesehen hab. Er ist auf der Hirschjagd. Es braucht ja bloß ein Wild aus der Jagd auszubrechen. Und du stehst unversehens vor des Herzogs Gaul. Ui. Da wäre freilich meine Not nicht gering. Bauer, um was ist dein Sturzkarren feil? Mein Sturzkarren? Dein Sturzkarren, ja. Und der Sturzkarren voll Ackers, das ist doch dein Acker? Ich habe ihn geerbt. Und nie hat mir eins sicherer gehört wie mein Acker. Das ist gut, Bauer. Um was verkaufst du mir deinen Karren und den Karren voll Land? Na, Bauer. Um 3 Gulden? Hier hast du 5. Und jetzt eil dich, dass der Karren voll Erd kommt. Erd für 5 Gulden? Ja. Da will ich dir laden, was der Karren aushält. Ahnt ich's doch. Die Hatz kommt geradewegs auf uns bei zu. Ahn jetzt nicht. Lad Erd auf den Karren. Ich muss auf den Karren. Du aber lad, was du kannst. Wenn das dir deinen Hals retten hilft, also will ich laden, was meine alten Knochen aushalten. Ist weg. Den holt die Beute nicht ein. Es ist ein Jammer. Ich hab ihn gut und gerne auf einen 18-Ender geschätzt. Lasst gut sein, ihr Herren. Noch ist der Tag nicht vorbei. Unsern Hirsch legen wir noch. Breitknecht, was sind das drüben für Leute? Herr, kaum, dass ich mich trau, das zu sagen. Was denn nicht trauen? Hör ich gleich, wer das ist? Euer Gnaden, der auf dem Karren steht, das ist Eulenspiegel. Narr! Verhunztes Gebild von einem Erzschalk. Hab ich nicht kundgetan und allerorts anschlagen lassen, dass ich dich häng, wo ich dich wieder antreff, auf meinem Land? Ja, euer allerwohllöblichste Gnaden, Herr Herzog, das haben euer allerwohllöblichste Gnaden, der Herr Herzog allerwohllöblichst getan. Sagst du's? Und bist wieder hier? Ich aber pfleg eine Bannung nicht zweimal zu sprechen. Hier, jetzt treff ich dich wieder auf meinem Land. Euer allergnädigste Gnaden, Herr Herzog, mich freilich dünkt, ich stünd auf eigenem Land. Narr, dein Eigenland ist, was du unter deinen dreckigten Fingernägeln hast. Nicht just, nicht just, allergnädigste Gnaden, Herr Herzog. Ich bin, unversehens, reicher geworden. Durch dieses barmherzigen alten Bauern Anstand und Gnad, was hier auf dem Karren ist, ist mein Eigenland. Ergo, hier erreicht mich euer Bandspruch nicht. Na, suchst du etwa den Tod? I was, euer Gnaden. Das alte Geripp sucht mich. Aber ich hab Augen für ihn. In welcherlei Verkleidung und zauberisch Mummenschanz der Luderbock immer kommt, ich sehe bei Zeiten die Sens und schlag einen Haken. Das hab ich vom Hasen gelernt. Ich lieb mehr den Hirsch. Nimm dein Land nah und zieh aus meinem Land. Oder ich lass suchen nach einem Baum. Herr, ein Has! Ein Has, Herr! Hier! Hoho! Hoho! Dank, Bauer, dass ich mit deiner Hilfe ein Herr über Land worden bin. Kraft aber dem Hasen, dass er vor der Meut gut Haken schlagen kann. Aber es ist vergeblich Müh, vor dem Tod Haken zu schlagen. Er erreicht ja doch jeden. Da soll's keinen Streit geben, Herr. Erreichen tut er jeglichen unter uns. Aber es muss nicht just vor dem 100. Lebensjahr sein. Aber dass er jeglichen von uns erreicht. Das muss jeder gefasst sein. Aber es ist die Frage, wie sich eins wehrt und ob es gefasst ist, wenn's den Tod trifft. Vom Till geht die mehr. Er hat mit dem Tod eine närrische Disputation gehalten in der Sommersglut vor der Ernten. Ach, die Geschichte kenne ich und der Tisch war reich und jetzt treibt's mich zum Abtritt. Halt, halt, halt, Herr! Oder welch Stanze immer seid. Ihr habt so viel verzehrt, wie 10 Gäste bei Wetter und Donner sonst an 5 Tagen verzehren. Für das will einer Herbergswirtin zur rechten Zeit Zeche sehen. Dieses Misstrauen heutzutag unter den Leuten. Wenn ich das zum Pfand beim Herrn Studiosus lass. Herr Studiosus? Ja, Herr? Unsere Frau Herbergswirtin ist vom Herrgott mit einem sehr fatalischen Misstrauen begnadigt. Bis ich von einem Ort der Natur zurückkehre, wollt ihr das zum Pfand halten für meine Persona? Gern, Herr. Gern will ich das. Erlauben dero Gnaden, Frau Wirtin, jetzt, dass ich scheiß. Oh, aber nicht hier, du... Viel Fraß. Schaff deinen Auswurf auf meinen Hof! Schad. Dabei wär's meinem nackichten Arsch nicht übel wohl gewesen unter dem Aug einer drahlen Punzen. Raus, du Sau, du! Du Gestank von einem Mannskerl! Raus mit dir auf den Hof, du! Raus! Salomon Weiser. Dank, tausendmal Dank fürs Dach überm Kopf und für reichlich Fressen und Saufen. Dank, Salomon. Dank, Salomon. Dank, Salomon. Aber dass ich meinem Namen abschwöre, Salomon, das hast du dem Till nimmer geglaubt. Denk an deine Gebete, du, Salomon. Was nicht alles hast du deinem Ahnengott heilig versprochen. Und was nachher gehalten? Ich hab deine Gebet nämlich sämtlich gelesen. O weiser König, der du warst. O weiser Salomo. Es war nämlich das Eulenspiegel, denen zu Bremen wieder ein Dickei hingelegt und dasselbiges mit Fleiß ausgebrütet. Und die Bremischen hetzten die Stadtreiter nach ihm, dass sie es ihm heimzahlten. Aber es war darzumal Hochsommerszeit und das Korn stund nahe der Reif auf dem Halm und Gäul und Reiter wussten ein kühler Geschäft, denn einen Erznarren jagen. Sie legten sich schlummern an einen Bach unter Weiden. Eulenspiegel aber kund nichts ahnen von der Schwachheit der bremischen Reiter. Und er hetzt und hetzt. Und die Sommersonne brütet hoch am Himmelscheitel über dem Land und macht dem Till die Zungen am Gaumen kleben. Da wird Eulenspiegel eines grauen Mönchs Gesellschaft gewahr. Aber leicht konnt's auch ein ältlich Bauer sein, weil er trug eine Sens. Und das Korn war reif auf heut oder auf den morgichten Tag. Jetzt aber wird's dem Till, als hör er unter der Kutten vom Grauen was rasseln, knöchricht. Und dazu klirrt's auch wie Eis in der unbändigen Hitz. Da aber wusst Eulenspiegel, wer neben ihm kecklich fürbars ging. Und der Narr nimmt sich beim Zaum und zügelt die Flucht hat's. Und das scheint's, zügelt den Grauen auch. Er hat mich ereilt. Dieser eisig klapprige Engel. Aber er redet nicht mit mir, die klapprige Sau. Was hätte ich Ursache, mein Wort an dieses Saustück zu richten? Wo er so kommt, wird er mich nehmen wie eine Hure und mich beuteln. Ich werd kein Widerred aufbringen gegen den. Gegen den nicht. Und es ist nirgends ein Marktvolk, noch wenigstens eine Schar Hosenscheißer, die mein End sehen wird. Enden will ich ja und muss ich ja. Aber ich will, dass es einen Aufruhr macht, dass die Welt nie vergisst, wie der Till gestorben. musst mit mir auf den Markt. Ich will nicht sehen, wie die Bremischen kommen. Wo die kommen, da ist der Till hin. Da beutelt mich dieser knochrige Hurenlud. Es ging ein Bursch wohl übers Feld, da traf er eine Hure, die legt sich breit und macht sich weit, sie war's das Knochen nur. Ach, Ackersfeld, da Fleisches hält, es ging ein Bursch wohl übers... Till. Ich? Till, wie hast du mich erkannt? Ich, wie ich dich erkannt? Lude. Kämmst du nicht selber drauf? Ist dir dein Eiseshauch nicht selbst eine Plag? Rasselt dein Trockengeripp nicht deine eigenen Ohren wund? Till, dass ich dich höre, das machen nicht meine Ohren. Aber meine Ohren lässt dein Gerassel nimmer aus. Narrenohren, die Ohren der Weisen. Hören dich nicht. Ich will machen... Dass ihre Nasen dich riechen. Ich will Jauch und Moschus über dich gießen. Ich will Konsilium und Versammlung einberufen von allen, welche am Darm leiden und denen Rat geben, wie sie dich anscheißen und auf Ewigkeit stinkig machen können. Ich will, dass du nimmer als ein klappricht eisig Hauch durch die Menschheit gehst, sondern als der große Gestank. Das Edle und Tumbe, Kinder wie Greise, dich schon von Ferne riechen und dich prügeln. Und anspeien, wie von den Schinderknechten den Allergeringsten. Till, du bist ein schandbarlich gotteslästerlich Maul. Dich will ich nicht eher wiedersehen. Bis es denn anders nicht sein kann. Und der Tod lief davon und wollt Eulenspiegel nicht wiedersehen, bis er ihn sehen muss nach dem Lauf und Gesetz dieser Welt. Wusste ich's doch! Weg ist dieser zwielichtig Mensch! Auf und davon! Was schert's euch so stark? Hab ich denn nicht sein Pfand? Die Schweinsblas voll Geld! Die will ich jetzt prüfen. Schüttet, was drin ist, auf diesen Tisch! Nägelköpf! Kupferspähen! Zinnstücken! Abfall und Kehricht von Kesselflickern und Schmieden! Gefressen aber! Und Wein in sich hineingeschütt, hat dieser Mensch für gute 10 Gulden. Wisst ihr's denn immer noch nicht, wer jener Herbergsgast war? Das war Eulenspiegel!